Gut, Sie mögen seit mehr als 30 Jahren kein wirklich wichtiges Album mehr aufgenommen haben. Sicher, einige der vielen Musiker, die Sie beeinflusst haben, klingen heute abenteuerlicher und zukunftsweisender als die Pioniere. Aber eines wird wohl für immer bestehen bleiben. Kraftwerk sind die bedeutendste Band, die je aus Deutschland kam. Eine Gruppe so wichtig wie die Beatles einst für die Entwicklung moderner Popmusik. Von der Urbesetzung ist nur mehr Ralf Hütter übrig, was nur jene ärgern mag, die nicht verstanden haben, dass Kraftwerk wie kein anderes Musikprojekt die Idee des Musikarbeiters zu Ende gedacht hat. Das Individuum spielt keine Rolle mehr. Konsequenterweise haben sich die vier ja auch immer wieder auf der Bühne von Robotern vertreten lassen. Und sie sind ins Museum gegangen, spielten im Londoner Tate und ab heute sind Kraftwerk mit ihrem Katalogprogramm in der Neuen Nationalgalerie in Berlin zu erleben. Jeder Abend steht im Zeichen eines Albums, beginnend mit Autobahn aus dem Jahr 1974 bis zu Tour de France Soundtracks von 2003. Udo Kittelmann, der Direktor der Neuen Nationalgalerie, war vorhin hier im Kompressor schon zu hören zu dieser Eventreihe, die im April 2012 an einem ähnlich historisch aufgeladenen Ort, dem Museum of Modern Art in New York, begann. Damals mit dabei war Andreas Roberts, den ich jetzt in New York begrüße. Hallo. Hallo. Ganz wichtig, damals, da war auch hier jede Menge drüber zu lesen, war dieser Begriff von einer Musealisierung. Da war viel die Rede von Kraftwerk wird nun musealisiert. Wie wurde das Event denn in New York bewertet? Also das war schon etwas ganz Besonderes hier in New York. Das MoMA empfindet sich ja selber, glaube ich, als das Flaggschiff für moderne Kunst weltweit. Und die haben als erste überhaupt eine Popband zum Zentrum einer Retrospektive gemacht. Das war sehr neu, das war innovativ und das war ziemlich cool, muss man sagen. Die Zeitungen haben alle sehr begeistert reagiert. Kraftwerk hat ja eine große Volksschaft in Amerika, in New York besonders. Und die Tickets waren nach einer Stunde ausverkauft für alle 8 Veranstaltungen. Und das Originalticket hat vielleicht $25 gekostet, glaube ich. Und ein paar Stunden später war es dann bis $2000 wert. Das ist in Berlin nicht möglich. Die Tickets sind personalisiert. Das heißt, jedes Ticket trägt den Namen jenes Menschen, der es gekauft hat. Und man kommt halt nur zusammen mit seinem Personalausweis überhaupt dann heute Abend in die Nationalgalerie, um genau eben das zu verhindern, diese Art und Weise damit Geschäfte zu machen. Wie wurde das Ganze in der Stadt wahrgenommen? Sie haben schon gesagt, also es wurde einiges berichtet. Wer hat denn da berichtet? Die großen Zeitungen oder waren auch andere, was weiß ich, die Boulevardblätter etc. begeistert von dieser Geschichte? Also natürlich die New York Times hat groß berichtet, der New Yorker hat eine ganze Titelgeschichte darüber gebracht mit dem Titel Die Soundmaschine, wo es gerade um die Frage geht, wie kommt denn eine Popband dazu, in ein Museum ausgestellt zu werden? Das ist ja derselbe Zusammenhang wie Musealisierung, das Ausstellen eines Gesamtkonzeptes, einer Musikgruppe eigentlich. Und die Rolling Stones hat ein Diary gemacht, also ein Tagebuch über jeden einzelnen Abend wurde ausführlich berichtet und sie nannten das Ganze Elektronuka. Das nach dem jüdischen Feiertag Hanukkah, wo 8 Tage gefeiert wird, haben sie es Elektro Hanukkah genannt und haben darüber sehr viel berichtet. In der Stadt selber, die Post und so, es wurde erwähnt, aber nicht besonders, also im Time Out natürlich sehr berichtet, aber es war jetzt nicht ein Ereignis, das täglich hier auf den Blättern ganz vorne drauf stand. Bei uns hat es ja für große Vibrationen im Feuilleton jetzt gesorgt, dieses Konzert, obwohl in Düsseldorf ja auch schon mal so eine Show stattgefunden hat. Es ist aber eben ein ganz besonderer Ort. Was für Leute waren eigentlich da? Wer ist da hingegangen? Also, das war... ich würde sagen, es waren sehr viele Leute da meines Alters, also ich bin 50 und das ist so, wir sind also groß geworden mit der Musik, es waren sehr viele Musiker da, es waren viele Designer da, man sah, man hatte eine weiße 3D-Brille auf während des Konzertes, was dafür gesorgt hat, dass man eigentlich sehr stark, es hatte einen sehr starken Performance-Charakter dadurch. Es gab keine groovenden Massen wie bei einem Konzert, sondern man blieb sehr individualisiert dadurch. Und wenn man sich so umguckte, waren es viele junge Leute, viele Designer, viele trugen schwarz, was ja so ein bisschen der Anzug der Designer ist. Es war sehr stark wahrgenommen von Künstlern, von Fans und von Museumsbesuchern natürlich. Es war schon eine wirkliche Ausstellung und nicht so sehr ein Konzert. Das war den Veranstaltern, vor allem Klaus Biesenbach, der auch der Chief Curator ist, sehr wichtig herauszustellen, dass es gab nicht die Freiheit eines Konzertes. Die Abende waren sehr stark festgelegt. Ja, Klaus Biesenbach hat, glaube ich, 5 Jahre daran gearbeitet, dass das möglich sein würde, dieses Konzert damals, oder vielmehr diese Installation, wie er sie dann ja nannte, unterstützt ja von einem großen deutschen Autohersteller, ohne den das alles gar nicht möglich wäre, übrigens auch in Berlin nicht. Da wird jede Menge Geld hineingepumpt. Hat denn die Band, hat Kraftwerk mit dem Ort gespielt oder hätte diese Aufführung oder nennen wir es Installation so auch an jedem anderen Ort in New York stattfinden können? Das hätte auch woanders stattfinden können, aber es war eben das MoMA und das MoMA ist ein unglaublich aufgeladener und wichtiger Ort in New York. Es fand im großen Atrium statt, das ist ein 22 Meter hoher Raum, der akustisch sehr schwierig ist und die haben einen super coolen Sound dahergestellt. Die Soundakustiker haben große Arbeit da geleistet. Man stand zwischen weißen großen Säulen aus den Lautsprechern mit Projektoren und in einem großen Kreis. Und das war schon wirklich sehr beeindruckend, wie man da beschallt wurde. Und es war gar nicht so laut, sondern die Betonung der ganzen Aufführung war auf die Details angelegt. Also man konnte jedes kleine Bubbeln, jeden kleinen Pfeifen der Synthesizer sehr genau hören. Und diese Soundqualität hatte, glaube ich, auch sehr viel mit mit der Freude eigentlich zu tun, die die Leute empfunden haben, diese Musik live zu hören und gleichzeitig die Bilder dazu zu sehen. Das ist ja interessant. Heute kam eine Meldung, der Berliner Kulturstaatssekretär Tim Renner hat sich nämlich auch schon Sorgen gemacht, wie denn das klingen würde in der total verglasten Halle der neuen Nationalgalerie. Eben viel Glas ist schlecht für die Musik, hat er gesagt. Und ich dachte mir nur, naja, also wer Kraftwerk jemals live erlebt hat, weiß, dass die jeden Ort bespielen können. Und ich vermute eh, dass da auch das Glas ein wenig abgehängt werden wird. Also wir haben schon gehört, es ist war ein sehr guter Sound. Inwieweit wurden denn die Alben bzw. das, was Sie hören konnten aus dieser Reihe, umgesetzt? Ist es tatsächlich 1:1 oder waren es eher dann doch die abgedateten Alben, wie wir das in den letzten Jahren ja auch in normalen Konzerten von Kraftwerk hören konnten? Also das waren jeden Abend verschieden. Es wurde immer angefangen mit diesem Song The Robot, The Robots, und dann wurde das Album gespielt und danach eine Stunde lang eigentlich so die größten Hits der Band wurden dann sozusagen in einer Stunde nochmal aufgeführt. Aber das war jeden Abend halt anders, das hing am Album und manchmal war es also auch verkürzt und abgedatet. Zum Beispiel der letzte Abend Tour de France war reduziert. Da waren aus dem 35-Minuten-Album war nur noch ein 18-Minuten-Album geworden. Das war der fünfte Abend Computer World. Und da hat sich dann auch Rolling Stone sofort beschwert, warum denn nicht die Zeit dafür wäre, das Album ganz und ausführlich zu spielen. Aber die Musiker haben diese Entscheidung getroffen, das teilweise eben auch wirklich nicht im Original zu spielen, sondern zu verkürzen. Es gab drumherum ja auch Veranstaltungen und bei einer solcher Veranstaltung hat Ralf Hütter ja höchst selbst sogar als DJ gearbeitet, hat aufgelegt. Ja. Gab es sonst irgendwelche Statements aus dem Umfeld der Band? Also man weiß, Ralf Hütter ist ein notorischer Schweiger, es gibt so gut wie keine Interviews. War da noch irgendwas zu erleben darüber hinaus? Ja, also als er aufgelegt hat, das hat er in diesem Dom gemacht, den das MoMA extra aufgebaut hat. Das war so eine Halbkugel mit 16 Projektoren und da hat er dann gesagt, I love New York in the Dome. Also er hat ja mal was Persönliches gesagt, aber in verfremdeter Stimme. Mhm. Er stand überhaupt nicht für Interviews zur Verfügung, weil er immer gesagt habe, wir machen ja Kunst und es geht nicht um uns. Und das ist ja sowieso die Nachricht, die diese Gruppe ja sowieso hat. Ganz kurz noch, ist irgendwas von diesem Event geblieben oder ging das Ganze schon wieder nach einem Tag so im schnellen New Yorker Kunstmusikalltag unter, als es vorbei war? Das ist natürlich schwierig zu beantworten, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass diese Veranstaltung an sich viele Wellen geschlagen hat, die ja bis jetzt nach Berlin gehen. Also das, was dort angefangen hat, ist jetzt in Berlin zu sehen. Die Idee, eine Musikgruppe als Ausstellung zu präsentieren in dieser Gesamtform, als Retrospektive, das hat dort angefangen und das ist ja eine Folge davon. Ob das in New York nun weitergewirkt hat, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Platten mehr verkauft wurden. Andreas Roberts, vielen Dank nach New York. Er war dabei, als Kraftwerk 2012 zum ersten Mal im Museum und dann eben im MoMA aufgetreten sind. In unserer Sendung Fazit wird es heute Abend einen Bericht vom Auftaktkonzert geben. Heute Abend in der Neuen Nationalgalerie, also mit Autobahn geht's los. Morgen dann gegen 8.20 Uhr in Studio 9 die Frühkritik zu Autobahn und was da noch so gespielt wird. Alle Konzerte von Kraftwerk in der Neuen Nationalgalerie sind übrigens ausverkauft. Hier sind sie jetzt aber für alle zu haben, nämlich von ihrem Album Mensch, Maschine mit Das Model.